Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 5678 111. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 5678 111. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Wir haben heute Nacht ein festes Thema. Und das Thema heißt, so wie ich lebt keiner. Ja, und ich möchte mich gerne mit euch unterhalten, die ihr sehr ungewöhnlich lebt. Die ihr vielleicht Außenseiter seid, irgendwie schräge Vögel. Vielleicht aber auch mit Leuten, die eine sehr schwere oder ungewöhnliche Krankheit haben und deshalb ungewöhnlich leben. Man könnte auch sagen, so wie ich lebt keiner oder so wie ich liebt keiner. Vielleicht auch mit Leuten, die ganz ungewöhnliche Liebesangewohnheiten oder Gewohnheiten haben. Also, so wie ich lebt keiner. Wer von euch sich angesprochen fühlt und gerne mit mir reden möchte, Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Erste Anruferin ist Bella. Das ist aber ein schöner Name. Ja, danke, hi. Ist das dein richtiger Name? Ja, fast. Also so werde ich öfters genannt, aber ist eine Kurzform, sagen wir mal. Ist eine Kurzform. Also Bella, 20 Jahre alt. Ja. Ich grüße dich. So wie du liebst, sage ich mal, lebt Kai, ne? Ja, sowohl als auch. Sowohl als auch. momentan geht's, ja, ich habe einen leichten Tick, sagen wir es vielleicht mal so. Ja. In einem Satz ausgedrückt, ich lebe in einer relativ kleinen Wohnung. 32 Quadratmeter, aber ich lebe nicht alleine hier, sondern mit insgesamt 11 Tieren. Aha. Ja. Was für Tiere? Ja, kleinere. Ja. Es sind momentan hier 4 Kaninchen, 3 Meerschweinchen, 2 Degus und 2 Hamster. Was sind denn Degus? Ja, die Frage habe ich bald erwartet. ja, sind ein bisschen ähnlich, ja, sehen aus wie kleine braune Chinchillas fast. Chinchillas sind auch so größere Meerschweinchen, ne, mit Schwanz. Na, größer nicht, haben ungefähr die gleiche so ungefähr, Größe. Also von der Körperhaltung, ja, sind sie so, aber sie sind halt klein und braun. Sind sehr, sehr putzig, ne? Ja, ja, also auch Nagetiere. Also Nagetiere. Da bin ich totaler Fan. Ja. 32 Quadratmeter wäre für eine junge Frau, wie du es bist, für dich alleine okay. Aber warum jetzt so viel Getier um dich herum, die ja auch alle mal aufs Töpfchen müssen und die vielleicht auch mal pupsen und die versorgt werden wollen? Warum so viel Kleingetier? Ja, das fing eigentlich ganz klein an. Als ich vor einem ziemlich genau einem Jahr zu Hause ausgezogen bin, bin ich mit einem Kanickel und einem Meerschwein eingezogen. Mhm. Mir fehlte nachher, muss ich ganz ehrlich sagen, Familie und ähnliches war nicht so da. Und irgendwie brauchte ich noch ein bisschen Gesellschaft, außer meinem Freund, der auch, naja, ich glaube seit Sommer eigentlich auch mit hier so gut wie wohnt. Ja, der wohnt noch. Das auch noch. Und der macht das mit? Ja, der macht es mit. Momentan ist er jetzt seit 3 Wochen halt beim Bund, also ist nur an Wochenenden jetzt da, zieht auch jetzt in den nächsten Wochen in eine eigene Wohnung. Aber sind diese Tiere denn alle zumindest ordentlich so in ihren Käfigen? Ja, oder? Das auf jeden Fall. Also die Fall, laufen ja nicht in der Wohnung rum und die verirren sich auch nicht in deinem Bett? Doch, ins Bett schon. Doch, die Hasen dürfen ins Bett, 2 zumindest. Der eine, der pennt auch dann immer ein. Kötteln die auch ins Bett ab und zu? Nein, auf keinen Fall. Aber das kannst du denen doch gar nicht abgewöhnen, oder? Doch, also die 2 sind stubenrein, auf jeden Fall. Man kann Häschen stubenrein machen? Ja, man kann das Katzenklo in die Ecke stellen, dann geht es auch beim Auslauf. Ist ja Ding, habe ich noch nie gehört. Ich dachte, beziehungsweise hoppeln die dann im Käfig. Ich habe ja eine gewisse Erfahrung, muss ich sagen. Ich hatte ja früher auch mal ein Meerschweinchen, eine Meersau und auch ein Hamster. Und immer wenn ich die irgendwie rausließ, sah ich die Spuren, ne? So kleine schwarze Knüppelchen, ne? Ja gut, das kommt vor, aber das ist doch eher bei den anderen so. Und wenn die Meersau besonders aufgeregt war und in Action, dann machte die auch schon mal Pipi auf dem Sofa. Und da war meine Mama natürlich völlig vom Socken, ne? Und ja, da muss man leben können. Also die hopfen auch nicht so aufs Sofa hoch. Wie heißen denn die ganzen Tiere? Musst du nicht alle Namen aufzählen, aber vielleicht so ein paar. Ja gut. Mein Kanickel ist so der Opa, ist inzwischen 6 Jahre alt, das ist mein Dicker. Der wohnt mit der Trixie zusammen in einem Stall. Dann die Degus sind Lucky und Krümmel. Und Meerschweinchen habe ich Susi, das war das erste, mit dem ich herkam. Dann kam Ginny dazu und jetzt ist auch noch Oscar dabei. Und, also eine illustre Gemeinschaft, ich höre es schon. Ja, ist hören die auf den Namen? Nee, ne? Oscar, komm mal, kommt Oscar? Nee, so nicht. Nee, ist auch noch nicht so lange dabei. Ja. Also die meisten kamen wirklich in letzter Zeit dazu, in den letzten Monaten. Das ergab sich, ich sag mal, Umstände halber. Aber Bella kann doch nie in Urlaub fahren. eigentlich nicht. Nee, aber Bella studiert und darum hat Bella auch nicht so die Kohle für Urlaub. Ah ja, was studiert Bella denn? Bella studiert Lehramt. Doch. Fragt sich noch, wie lange, aber... Nicht Tiermedizin oder so. Nein. Ja. Das kostet, du sagst, du machst nicht sehr viel Geld, aber dennoch kostet das dann ja auch eine ganze Menge Kohle, diese Tiere zu versorgen, ne? Oder? Ja, klar. Ich gehe also nebenher noch jobben, auf jeden Fall. Mhm. Und ich sag mal, es ist nicht so viel. Hauptsächlich ist die Anschaffung was teurer mit den Käfigen rundherum. Mhm, genau. Die meisten Tiere habe ich auch geschenkt bekommen. Ja. Oder zumindest etliche. Und ich sag mal, an Futter oder ähnlichem, das ist nicht so super viel. Mhm, ich habe mir das mal ausgerechnet, ich komme da auf, ja, ich sag mal, etwa 100 Mark im Monat. Mhm. Und das ist eigentlich ganz in Ordnung so. Und trotz, dass du einen Freund hast, brauchst du immer noch diese tierische Nähe, diese Wärme, die Tiere ausstrahlen auf dich. Ja, es reicht mir nicht, wenn ich nur einen zum Versorgen habe. Ganz klar. Und er ist nicht eifersüchtig auf die Tiere? Auf keinen Fall, nein. Also wenn er halt dann da ist, dann kommen die Hasen auch selten ins Bett. Aber ich glaube, bei aller Hygiene und bei aller Stubenreinheit, wenn man bei dir in das Apartment oder in die kleine Wohnung kommt, riecht man es bestimmt schon, ne? Also ich frage hin und wieder die Leute, beziehungsweise auch mein Freund halt, der wie gesagt nur an Wochenenden dann da ist, da riecht's hier. Und sagt der, nö, also von rundherum aus der Hausgemeinschaft habe ich auch noch nichts Negatives gehört oder ähnliches. Ich würde es, glaube ich, riechen, glaube ich. Wäre möglich. Ja. Man muss halt gucken, dass man so sauber hält. Zweimal die Woche wird da ausgemistet und anders geht das halt nicht. Das Einzige, die wirklich riechen, das sind die Degus. Ach so. Die riechen etwas mehr. Ich möchte fast mit Ratten vergleichen. Ah, ja. Pennen die jetzt alle? Nee, das sind ja nachtaktive Tiere teilweise, ne? Ja, die Hamster sind natürlich wach, ja, gut. Die gucken Fernsehen jetzt, ist klar, ne? Ja, klar. Ja. Nee, die dösen, aber doch, wach sind die schon noch. Ja. Ja. Also, ich meine, die Marys würdest du wahrscheinlich sogar hören, wenn ich mit der Futtertüte rascheln würde, fangen die furchtbar an zu quieken. Das kenne ich, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Also, das ist auch schon etwas ungewöhnlich, so wie du lebst. Insofern passt du gut ins Thema rein. Ich möchte sagen, etwas anders und die Leute, die es wissen, die sagen dann wirklich, du hast von Vogel, du tickst nicht mehr sauber. Aber trotzdem kriegst du Besuch von deinen Freunden noch. Ja, doch, ja. Die kommen schon noch, auf jeden Fall. Ich danke für den Anruf. Ja, alles Gute. Und schönen Gruß an die Tiere. Ja, danke. Tschüss. Tschüss, Gruß an dein Team. Dankeschön. Ciao. Thema heute Nacht bei uns. So wie ich lebt keiner, so wie ich lebt fast keiner, könnte man ja auch sagen. Ich möchte mich mit Leuten unterhalten, die in einer ganz ungewöhnlichen Art und Weise leben oder vielleicht auch lieben. Telefonnummer 0800 5678 111 und jetzt habe ich am Telefon den Thomas und Thomas ist 38 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Hallo Thomas. Ja, also um die Überleitung zu nehmen, so wie die Bella, die vor lauter Tierliebe keinen Urlaub nehmen kann, gönne ich mir ja fast nur Urlaube. Oh. Und ich reise sehr viel, das hat aber einen ganz bestimmten Grund. Ich bin momentan in einer gesundheitlichen Lage, die mich sehr belastet. Mhm. Und zwar... Was hast du? Also ich bin positiv. HIV-positiv? Positiv, ja. Mhm. Ich habe auch schon Vollbild. Ich lebe schon seit Jahren damit. Bin ein sogenannter Langzeitüberlebender. Und halt Vollbild heißt, erklär es mal kurz. Ich habe schon viele Krankheiten gehabt, die zu den Themen AIDS gehören, zu dem Themenkomplex, weil AIDS ist ja keine Krankheit, sondern eine Immunschwäche und dazu können andere Krankheiten ausbrechen. Mhm. Also Tuberkulose habe ich gehabt, ich habe einen Hautkrebs schon gehabt, einen Gefäßkrebs, das sogenannte Kaposi-Sarkom. Ja. Habe schon so viele Medikamente, die es inzwischen auf dem Markt gibt. Also immer wieder angeschlagen, immer wieder schwere Erkrankungen gehabt, die man immer wieder in den Griff bekommen hat. Die man immer wieder in den Griff bekommen hat, die auch schon mal sehr heikel waren und ich es eben geschafft habe, nicht über die Messerscheide drüber springen zu müssen. Und was sicherlich auch mit meinem Lebenswillen zu tun hat. Und dieser Lebenswille, der mir diese Kraft gibt, der ist jetzt seit einiger Zeit wieder sehr erschüttert. Warum? Was ist los? Weil ich einen Tumor habe, der ist auf meinem Penis. Und den kann man, das ist das Schöne eigentlich, den kann man gar nicht richtig sehen. Mhm. Das sieht aus, als würde man eine Haut nicht richtig eingecremt haben, so ein bisschen schuppig. So. Wo ist das genau? Ist das auf der Eichel? Genau, oder? Auf der Eichel. Genau, auf der Eichel. Eichel. Ja, wie groß? Bedeckt jetzt so fast die Hälfte. Ach, so groß. Hälfte, ja. So groß. Mhm. Und wie hast du ihn entdeckt, wenn man ihn ja, ich habe ihn gar nicht, diese Veränderung, die ich festgestellt habe, war eben eine Hautveränderung, dass ich gedacht habe, das irgendwie muss man irgendwie eincremen oder sowas, weil ich so ein bisschen schuppte so. Mhm. Und die Hautärztin hatte dann irgendwann einmal den Verdacht gehabt, da könnte etwas anderes hinter sein und sie wollte eine Gewebsprobe entnehmen. Und da habe ich zuerst gedacht, da habe ich mich, glaube ich, verhört, sie meint sicherlich einen Abstrich. Also, und nein, sie wollte eine Gewebsprobe entnehmen. Und dann habe ich gedacht, an der Stelle? Und Hat sie es gemacht, aber doch. Ja, denn, weil sie mir dann erklärt hat, was für einen Verdacht sie hatte. Weil sie sagte, sie vermutet, es könnte ein Tumor sein. So, das kam dann raus, und leider Gottes. Das kam dann auch raus, so was natürlich erstmal für mich erstmal um Gottes Willen. Und dann muss man genau in die Eichel werden, Spritze reingesetzt. Also da habe ich schon, jedenfalls, das ist was Unangenehmes gewesen und diese Bestätigung kam dann, dass es eben dieser Tumor ist. Thomas, was bedeutet das? Was bedeutet das jetzt, dass du einen Tumor am oder auf dem Penis hast? Was bedeutet ist einfach, es ist ein seltener Tumor. Mhm. Es gibt keine Behandlung dafür. Was kann man das tun? Heißt, was kann man dagegen tun? Ja, genau das ist es eben. Es gibt keine Behandlung, es ist ein seltener Tumor, der bisher, das Durchschnittsalter sind Männer, die ca. 75 sind. Mhm. Und da hat sich die Medizin nicht drum gekümmert, weil das sind alte Männer, die sterben eh bald. Ausgeprägt. Was sagen denn die Ärzte, was du tun sollst? Ja, das ist eben der Punkt. Ich habe dann Uniklinik gesprochen und also die Hautärztin hat mich zur Uniklinik geschickt und hat dann eben gesagt, okay, die können was weiter probieren. Mhm. Es gibt nicht, sie hat mir schon von vornherein gesagt, es gibt keinen richtigen Weg, wie man das heilen aber kann. Du kannst doch da nicht, ja? Chirurgische Entfernung. Und die chirurgische Entfernung hieße in dem Fall eben Amputation des Penis. Genau. Und vor dieser, das Problem ist jetzt so, also es gibt Versuche mit einer sogenannten lokalen Chemotherapie, die dann mit einer zusätzlichen Bestrahlung eine Reaktion in den Gewebe verursacht. Nur das machen wir jetzt seit einem Jahr und diese Behandlung ist sehr schmerzhaft. Mhm. Und wirkt sie? Alle 4 Wochen und es wirkt eben nicht. Das heißt also jetzt im Klartext, Thomas, dass du, um über diesen Tumor Herr zu werden, letztendlich dein Penis verlieren wirst. Genau, und das ist jetzt für mich so dieser Punkt. Also lass mich nochmal fragen, damit ich es mir richtig vorstellen kann. Ja. Wird die Eichel amputiert oder wird der ganze Penis amputiert? Das hat der Arzt gesagt, das ist dann jetzt die Frage, wie weit das jetzt geht, dass es entweder eine Teilamputation ist oder eben eine ganze. Mhm. Und ich habe früher gedacht, dass ich Frauen verstehen kann, wenn es um eine Brustamputation geht, dass ich das probieren konnte nachzuempfinden, dass ein Teil der Persönlichkeit darunter leidet. Mhm. Aber dann habe ich immer gedacht, ach Mensch, das kann man doch noch ausgleichen und außerdem, es gibt noch so viel Lebensqualität, die man sonst haben kann. Und nun bin ich selbst in so einer Lage, dass mein primäres... Vielleicht ist das noch ein Tick schlimmer, finde ich, wenn es eine Penisamputation ist. Das ist nun mal dein primäres Geschlechtsteil. Ja. Hast du denn, Thomas, im letzten Jahr, während du diese Erkrankung hast du da überhaupt noch Sexualität leben können? Ja, ich habe immer das Sexualität leben können, wenn die Behandlung abgeheilt ist. Das heißt, nach dieser Bestrahlung ist der Penis für 2 Wochen total entzündet, rohes Fleisch. Das ist sehr schmerzhaft so. Ja. Also an dem Abgehalt. Und dann habe ich eine Woche so quasi, wo ich meine Sexualität ausleben kann. Das heißt, der Penis ist dann nach wie vor erektionsfähig. Ja. Und du bist auch orgasmusfähig. Ja, das würde jetzt bedeuten. Das macht auch Spaß. Das ist eben der Punkt. Dieser Teil des Spaßes, der wird nicht mehr da sein. Das ist ja, natürlich. Wenn du jetzt in der letzten Zeit mit jemandem geschlafen hast, besteht da. Also ich bin in einer Beziehung, ich habe einen Freund. Ach so. Mit ihm habe ich das. Besteht da eine Ansteckungsgefahr? Nein. Nein, das nicht. Also was den Tumor anbelangt, auf keinen Fall. Nein. Was das HIV-Positive anbelangt, das ist eine andere Geschichte. Natürlich das ja. Ja, ja, klar, natürlich. Ja. Wirst du das machen lassen? Das ist genau der Punkt. Also ich meine, ich bin in so einem Zwiespalt drin. Ich bin in dem Zwiespalt der Vernunft, weil ich ein vernünftiger Mensch bin und alle Entscheidungen bisher anscheinend richtig getroffen habe, denn ich lebe noch. Also bisher ist dieser Tumor, sind diese Krebszellen noch nicht gestreut? Die haben noch nicht gestreut, aber das ist genau der Punkt. Wenn ich das nicht entfernen lasse, dann wird es Metastasen bilden. Ja. Hast du jetzt schon einen zeitlichen Rahmen gesetzt bekommen von deinen Ärzten, dass die Sache... Gott sei Dank noch nicht, aber ich stelle eben fest, dass eben der Tumor größer geworden ist in dieser Zeit, in der wir diese Bestrahlung jetzt machen. Das heißt, du wirst, wenn du dich dafür entscheidest, und eigentlich musst du dich ja dafür entscheiden. Das sagt dir der Kopf auf der einen Seite. Ja, ich verstehe. Und ich bin nach wie vor noch nicht bereit, und ich vermute, dass ich es darauf ankommen lasse, dann kommt es eben, wie es kommt. Denn irgendwann wird Schluss sein und dann irgendetwas werde ich sterben müssen. Und ob es jetzt das wird oder nicht, kann ich eben jetzt auch nicht beurteilen. Also verstehe ich das? Verstehe ich die Bereitschaft, das machen zu lassen, das ist für mich soweit. Da geht ein Teil meiner Persönlichkeit. Darauf wollte ich jetzt gerade hinaus. Verstehe ich das richtig, dass die Vernunft eigentlich gar nicht so ausschlaggebend ist im Moment bei dir? Nee, sondern dass du sagst, okay, das ist vielleicht dann mein Schicksal, aber ich lebe so lange, wie ich halt gut, noch relativ gut leben kann, lebe ich halt so. Und wenn das dann mein Ende ist, dann akzeptiere ich das auch so als mein Ende. Ja. Ich möchte nicht verstümmelt irgendwann in den Tod gehen. Verstümmelt, und ich habe viele in meinem Umfeld, die leider eben auch infiziert sind und die auch krank sind. Es kommt, je länger man lebt, komischerweise, es gibt keine Erklärung dafür, immer häufiger zu seltenen Krebsformen. Und von daher denke ich mir, dann ist das eben eine. Also ich habe Gott sei Dank durchaus ein Leben, das ich glücklich empfinde und schön finde. Was sagt denn dein Partner? Du sagst, du hast einen festen Partner. Was sagt der dazu? Und der hat schon mehrmals leiden müssen, weil er mal dachte, es wäre schon zu Ende, weil ich längere Krankenhausaufenthalte schon hatte, mich aber immer so weit wieder hochrappele und wieder ganz normal leben kann und Lebensfreude habe und Glück. Gibt man mir das nicht ansehen, ne? Also gibt deinen Partner dir einen Rat und sagt, lass es machen oder lass es nicht machen? Nee, da hält er sich ganz raus. Ganz raus. Ja. Also ich respektiere wirklich diese Meinung, die du gerade formuliert hast, oder also auch diesen emotionalen Ansatz, dass du sagst, okay, das ist dann halt mein Weg und Also ich höre natürlich auch auf Ärzte, ich habe aber immer eine innere Stimme, die mir den richtigen Weg gegeben hat. Ich habe zwischenzeitlich auch Therapiepausen eingelegt und die wurden von ärztlicher Seite immer als schlecht und sehr gefährlich eingestuft. Und ich habe ihnen immer gesagt, meine Seele braucht das aber. Ich kann diese Tabletten. Ich habe zum Spitzenzeiten 45 Tabletten am Tag. Wahnsinn. Und also ich würde dann auch sagen, Thomas, dass du dann immer auf diese innere Stimme hören solltest, wenn du damit so Erfahrung gemacht hast und auch wenn alle Vernunft und alle Ärzte und alle Wissenschaft sagt, du musst es anders machen, mach du es so, wie es in dir sagt. Genau. Ja. Und das, was in mir das sagt, sagt an. Denn ich hab eine Zeit gehabt, wo ich so wenig Testosteron hatte, dass Sexualität keine Rolle mehr spielte. Das war so jetzt vollkommen egal. Ich sage jetzt mal, ich sitze in einem Raum und neben mir im Raum wäre eine sexuell erregende Situation, ein Pärchen, eine Orgie, egal was es wäre. Das hat mich vollkommen kalt gelassen. Da habe ich überhaupt kein Interesse gehabt. Da merkte ich, wie Testosteron für den Körper wichtig ist. Also war vollkommen belanglos. Und wenn das jetzt so wäre, dass ich dann keine Lust mehr hätte, weil es war dann egal, dann kann man eben normal damit weiterleben, klar. Nur mit dieser Lustlosigkeit ist man auch im normalen Leben alles lustlos. Ich bin jetzt tragisch. Thomas, ich wünsche dir von ganzem Herzen alles Gute und wünsche dir, dass du es so machst, wie du das wirklich für dich richtig und stimmig empfindest. Danke. Und das ist sicher auch der richtige Weg für dich. Ja. Alles Gute von Herzen. Und ich finde es toll, dass du überhaupt diese Sendung machst, weil es kommt von dir auch was rüber. Das war sicherlich auch ein Grund, warum ich einfach anrufen wollte, weil das vermittelt zumindest jedem, der mit einem Gespräch zu dir kommt, so vermutlich geht es den anderen auch, Authentizität und man hat so das Gefühl, den möchte man am liebsten im Bekanntenkreis haben und einfach mal, ich sag jetzt mal, am Kittisch mit ihm reden können. Vielen Dank, Thomas. Sehr freundliches Kompliment. Alles Gute, vielen Dank. Okay, tschüss. Auf Wiederhören, tschüss. Unser Thema heißt, so wie ich lebt keiner. Das, was ich ja gerade auch ein Beispiel, was ich so auch noch nie gehört habe, dass ein Mensch eine solche Krankheit hat und entsprechend dann auch ganz ungewöhnlich lebt. Wenn ihr gerne mit mir reden wollt, dann könnt ihr das gerne auch machen. Telefonnummer 0800 5678 111 und die Faxnummer 0800 5678 110. Tanja ist hier und Tanja ist 32 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo. Guten Morgen, Tanja. Tatjana. Tatjana, Entschuldigung. Ja, ja, ja, das, nee, macht aber nicht. Wird immer abgekürzt. Ja, Tatjana, du lebst auch ungewöhnlich. Ja, doch, also schon. Erzähl. Also, ich hatte vor 11 Jahren einen schweren Verkehrsunfall. Mhm. Und habe mir daher ziemlich viele Verletzungen zugefügt, also... Welche Verletzungen? Welche Verletzungen waren das? Oh je. Schädel-Hirntrauma, Gehirnbluten, Unterschenkel-Trümmerfraktur, Gelenkbeschwerden habe ich jetzt auch dadurch, Kopfschmerzen, weil ich eben halt mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe eines Autos geknallt bin. Mhm. Und das Schlimmste, das ist eigentlich die Hypophyse, die hat was abbekommen, das ist die Hirnanhangsdrüse, tief im Gehirn. Mhm. Und die ist ja für die Hormonvorgänge im Körper zuständig. Ja. Und das heißt, bei mir wird das Wasser nicht mehr im Körper gespeichert. Das heißt, wenn ich trinke, dann pinkel ich das gleich wieder aus. Also trinke ich eben halt 20 bis 30 Liter am Tag. Mhm. Das eben halt das, dann auch auf die Nieren geht. Du trinkst und es fließt sofort wieder raus? Ja, also... Quasi auch, wenn du was gegessen hast, wenn der Magen voll ist? Nee, essen nicht. Also nur die Trinkmenge. Nee, das ist mir schon gleich. Auch wenn du was gegessen hast, wo man ja sonst so das Gefühl hat, das saugt sich so im Magen voll mit den Speisen, dann musst du auch sofort auf die Toilette gehen und es auch rauspinkeln? Ja, also eben halt alles Flüssige, ja. Alles Flüssige. Mhm. Was hast du gesagt? 20 bis 30 Liter am Tag ja, trinkst ja, du? Ja, aber kein Alkohol jetzt. Nur nee, das halt Mineralwasser. Das wäre natürlich wahrscheinlich auch sehr krass, wenn du 20, 30 Liter Bier trinken würdest. Lass uns noch mal ein Stück, noch mal ganz zurückgehen. Du sagst, dieser Verkehrsunfall war vor 11 Jahren. 11 Jahren, ja. Das ist ja eine sehr lange Zeit. Was war denn das genau für ein Unfall? Also das war so, ich wollte die Straße überqueren, hinterm haltenden Bus. Mhm. Und, als Fußgängerin? Als Fußgängerin, ja. Ja genau. Und die Straße war ziemlich schmal und eben halt die Autofahrerin, die ist eben halt nicht Schrittgeschwindigkeit gefahren, ja. Und da wollte ich halt vorsichtig hinterm Bus schauen, ob die Straße frei ist, ja. Und bist du erfasst worden von dem Auto und quasi von dem Auto überfahren worden? Ja, ja, also ich bin dann eben halt mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe, sie hat mich dann am Unterschenkel eben halt erwischt und dann bin ich mit dem Kopf durch die Windschutzscheibe. Ne? Mhm, also so sagte man mir das. Mhm, ja. Und dann, danach bin ich dann auch gleich ins Koma gefallen. Wie lange hast du im Krankenhaus gelegen? Also das kann ich gar nicht mehr errechnen. Also ich lag ständig nur in Krankenhäusern. Also ich bin jetzt die ganze Zeit immer nur in Krankenhäusern, weil ich bin ja jetzt auch deswegen berentet. Also kann man sagen, dass du nicht nur Monate im Krankenhaus gelegen hast, sondern letztendlich Jahre im Krankenhaus zugebracht hast? Ja, also nicht durchgehend. Nicht durchgehend, ist klar, ja, ja. Ständig, also. Also von den 11 Jahren, die jetzt vergangen sind, die Hälfte im Krankenhaus? Ja, also bestimmt. Ja, ja, weil jetzt eben halt ist es ja auch so, dass eben halt immer überprüft wird, ob mir die Rente noch zusteht oder ob sich was gebessert hat und so weiter. Du heißt ja diese Sendung heute Nacht hier bei mir, so wie ich lebt keiner. Ja. Welche Auswirkungen hat das auf deinen Alltag? Du hast gerade schon erzählt, das ist ja auch Wahnsinn, dass du 20, 30 Liter Wasser am Tag trinken musst, weil der Körper es alles wieder verliert. Das heißt, du bist ja gefesselt an dein Zuhause. Du kannst ja gar nicht irgendwo hingehen. Ja doch, also ich habe dann meist was dabei. Mal geht das auch über eine Zeit, dass ich dann nichts zu trinken brauche, aber wenn ich dann eben halt wieder zur Flasche greife, dann bleibt es eben halt nicht bei ein paar Schlucken, dann kann ich da mitunter schon 1 Liter so durchtrinken. Ja. Also. Welche Auswirkungen hat das noch auf deinen Alltag? All die Nachwirkungen dieser schweren Verletzungen? Ja, also dass ich jetzt eben halt hauptsächlich, wenn ich jetzt nicht gerade in Krankenhäusern verbringe oder bei Ärzten, dass ich dann eben halt allein für mich bin. Ich habe keine Freunde mehr, ich habe niemanden mehr. Also. Wer hat sich denn in diesen 11 Jahren um dich gekümmert? Eigentlich gar keine. Also gibt meine Eltern, aber sonst also Eltern niemand mehr. Eltern gibt es noch? Ja, ja, meine Eltern, ja. Damals warst du 21 Jahre alt, als das passiert ist. Warst du eine ganz normale junge Frau? Ja. Bist ausgegangen, tanzte mit Freunden? Ja, da stand ich überall im Mittelpunkt, hatte zigtausend Freunde und war immer Halligalli. Und nachdem das dann passiert ist und du so schwer verletzt warst und so lange im Krankenhaus gelegen hast, brach der Freundeskreis immer mehr weg um dich herum. Ja, also die ich für meine Freunde gehalten habe, die haben sich dann eben halt nach meinem Unfall abgewandt und was ja auch eine sehr schlimme und traurige Erfahrung ist, ne? Ja, doch, also. Und das heißt, dass wirklich jetzt definitiv niemand da ist, außer den Eltern, außer Vater und Mutter? Ja, genau. Was machst du den ganzen Tag so? Eigentlich gar nichts groß, also ich liege im Bett oder ich lese oder... Du hast ja auch Schmerzen, ne? Hast ja, ja, doch, sicher, klar. Ich meine, Tabletten habe ich zwar auch mehr als genug, aber möchte ich nicht allzu gerne nehmen, weil mich mit Tabletten immer voll pumpen ist ja auch nicht. Was würdest du sagen, was körperlich-medizinisch derzeit ein Hauptproblem ist? Diese Geschichte mit dem Wasser? Ja, das mit den Trinkbeschwerden, ja, das verursacht dann eben halt auch Gelenkbeschwerden, sodass ich mich dann eben so eine Art Rheuma, dass ich mich dann eben halt verschmerzend gar nicht mehr bewegen kann und überhaupt auch die starken Kopfschmerzen und Unterschenkel, Trümmerfraktur hatte ich ja auch. Und dieses nicht riechen und nicht schmecken, das ist manchmal auch störend. Ne? Das ist auch nach wie vor so, dass du nicht riechen und nicht schmecken kannst. Ja, ja. Also die Geschmacks- und Geruchsnerven, die sind irgendwie durchtrennt oder so. Das heißt also, so eine schöne, eigentlich eine Abwechslung für jemand, der so isoliert leben muss wie du, ist ja eigentlich das Essen, dass man Freude hat am Essen. Selbst die Freude hast du nicht mehr. Schmeckt alles gleich noch nicht. Das heißt, ich merke eben halt nur, ob heiß, kalt. Du nimmst einfach irgendwelche Portionen zu dir, um etwas zu essen und das war's. Was macht dir noch Freude am Leben? Woraus ziehst du Spaß? Ich glaube, wenn ich das sage, eigentlich gar nichts mehr. Also, weil diese Einsamkeit, die macht mir zu schaffen. Und dann füge ich mir dann auch selber Schmerzen zu und... Inwiefern? Naja, also jetzt nichts Großartiges. Ich habe manchmal dann auch so ein paar Akne im Gesicht und dann drücke ich mir stundenlang im Gesicht rum, dass es dann wirklich total kaputt ist oder ich beiß mir die Lippen blutig oder ich hau mir dann eben halt mal die Arme blau. Das machst du? Ja. Gibt es Zeiten, wo du dann fast so in so eine Depression verfällst, dass du... Also so sehr mit deinem Schicksal haderst, dass du richtig verfinsterst innerlich? Ja, also unter Depression leide ich wahrscheinlich schon. Also das, ich meine, ich bin zwar in psychotherapeutischer Behandlung gewesen, aber ich weiß nicht, die haben das wohl auch alles nicht für voll genommen und. Wie, die haben das nicht für voll genommen? Das ist ja nur. Ja, auch hier mit dem Trinken und so weiter. Aber das sind doch Fakten. Das sind doch Fakten. Ja, ja. Und ich meine, die Gespräche taten mir dann ja auch gut, weil dann waren da wenigstens mal Leute. Aber gut, aber irgendwann bist du alleine rausgekommen und es ging wieder alles so weiter wie vorher. Ne? Ja, ja. Gibt es denn medizinisch irgendwie einen Hoffnungsschimmer am Horizont? Haben die Ärzte dir gesagt, dass man das vielleicht irgendwie mit dem Trinken zumindest mal in den Griff bekommen könnte? Ja, jetzt sagte mir der Doktor, also es wäre auch größtenteils jetzt eben halt psychisch, ne? Weil ich eben halt ständig nur alleine bin und überhaupt keine Leute mehr habe. Gut, aber dass diese Dose nicht funktioniert, das ist ja ein Faktum, ne? Ja, ja. Ja, redest du denn mit deiner Mutter, mit deinen Eltern darüber, dass du so unglücklich bist? Ja, schon, aber in unserer Familie ist das eigentlich nicht so, dass wir großartig über unsere Probleme reden. Also jeder löst da so seine Probleme für sich und ich weiß eigentlich gar nicht großartig, was meine Eltern für Probleme haben. Die wissen das dann eben halt auch nicht so großartig mit mir. Und ich habe dich gerade gefragt, was du so den ganzen Tag machst. Gehst du denn auch schon mal, wenn das Wetter schön ist im Sommer oder im Frühling, du gehst dann schon mal raus? Also ich gehe, wenn dann eben halt das Nötige, so Einkäufe machen, aber ansonsten durch die ganze Isolierung, ich traue mich überhaupt nicht mehr unter Leute, also das ist das Schlimme. Ich traue mich ja nicht mal mehr allein ins Kino. Traust du dich alleine in den Supermarkt? Ja, das schon. Weil das ist ja nur für kürzere Zeit, aber da, wo ich eben halt dann länger mit den gleichen Leuten in einem Raum wäre oder so. Also das. Umso erstaunlicher muss ich dir sagen, finde ich, dass du hier anrufst und den Mut hast, hier in so einer großen Öffentlichkeit zu sprechen. Ja, finde ich schon toll. Also sollte vielleicht auch ein Aufruf sein mit, also ja gut, ich zitter wie Essenlaub, das sehen Sie jetzt zwar nicht, aber... Nein, du sprichst aber völlig ganz klar. Und ja, am Telefon geht das eigentlich klar. Auch, aber wenn ich Ihnen gegenüber stünde, dann, ich glaube, dann sähe das ganz anders aus. Ja, ja, also. das glaube ich auch. Also das ist natürlich haargenau, ne, unser Thema. So wie ich lebe keine, so wie du lebst, wahrscheinlich kaum jemand. Oder vielleicht auch einige kranke Leute noch, aber seid sehr wenige nur. Ja, also ich lebe wie so eine alte Frau, wirklich. Also was wäre dein Wunsch, dein Traum? Eine liebe Freundin, mit der ich mal reden könnte. Ich meine, ich bin ja so fit, ich kann rausgehen, so sieht man mir das eigentlich auch nicht an. Tatjana, aussehen tue ich eigentlich auch nicht, aber... Nutzt du denn so diese neue Medien? Nutzt du Internet? Beispielsweise, um vielleicht auch Kontakte zu knüpfen zu Internet, Leuten? Sowas habe ich alles nicht. Das wäre vielleicht keine schlechte Idee, das sich anzuschaffen, wenn das finanziell irgendwie ginge. Ja, Rente ist ja jetzt eben halt auch nicht allzu hoch. Ne? Also das reicht man gerade für eben halt die Miete und so weiter, weil ich habe ja nur Ausbildung gemacht. Ich meine Ausbildung als Friseurin habe ich beendet, aber die Rente bezieht sich eigentlich auf die Arbeitsjahre. Und da ich immer nur Ausbildung gemacht habe... Also da ist nicht viel Kohle, die du hast. Und da musst du mit jedem Pfennig schon rechnen, du musst die Miete bezahlen und das Essen. Und meine Trinkmenge. Ne? Ja, ich meine, das ist ja auch nicht gerade wenig. Was trinkst du denn hauptsächlich? Wasser. Gut, das ist ja nicht so teuer. Du kannst Rauchen tue ich überhaupt nicht. Alkohol trinke ich auch keinen Tropfen. Ja. Also das ist schon mal. Ich mache mal einen Vorschlag. Ich mache das ja nicht oft und nicht gerne, aber ich mache es halt immer wieder in Ausnahmefällen. Und ich finde, dass du wirklich ein Ausnahmefall bist und das können wir auch gerne machen. Wenn jetzt jemand irgendwie vielleicht dich sympathisch fand und hat das Gefühl, mit der Tatjana würde ich ganz gerne mal in Kontakt kommen. Magst du, dass wir den Kontakt herstellen zwischen dir und der Fall. Person? Also ich meine, mit mir kann man Spaß haben, mit mir kann man reden, ich bin auch für andere da. Es ging auch erstmal telefonisch, konnte man das machen oder wie auch immer. Dann bitte ich diese Leute, die daran interessiert sind, die Tatjana kennenzulernen, uns zu schreiben oder hierher zu faxen unter 0800 5678 110 und wir stellen den Kontakt zu Tatjana her. Das ist das Einzige, das Kleine, was ich für dich machen kann, Tatjana. Ach, das wäre sehr lieb, Domian. Ansonsten würde ich dir einfach nur von Herzen wünschen, dass jetzt wirklich irgendwas, ein bisschen was in die Gänge kommt und dass dein Lebenswille halt auch ein bisschen angefacht noch wird. Du bist ja wirklich eine nette Person und noch ganz, also ganz, ganz frisch dabei und wirkst auch nicht irgendwie weltabgekehrt oder sowas. Nee, das ist eben halt, wenn man jemanden hätte oder so, dann hätte man eigentlich viel mehr Kraft. Absolut, kann ich gut verstehen, Da wird man nicht sagen, ich weiß nicht, also da hätte man auch mehr Spaß am Leben, weil wenn irgendwas ist, ich schluck und jetzt hoffen wir mal zusammen, dass, und wenn es nur 2-3 Leute sind, die vielleicht richtig nett sind, die mit dir Kontakt haben wollen, dass die sich jetzt hier melden und dass daraus auch etwas wird. Okay? Ja, ich meine, ich habe zwar auch einige Männer kennengelernt, weil schlecht aussehen tue ich eigentlich nicht, aber die haben dann eben halt, wie gesagt, die sind dann mit meinen Beschwerden nicht klargekommen oder die haben mich nur ausgenutzt. Um Männerbekanntschaften meinte ich, soll es auch gar nicht jetzt hier gehen, einfach nur um Freundschaften. Ne? Freundschaften, egal. Genau. Hauptsache eben halt Menschen, mit denen man reden kann, ganz genau. Mal was unternehmen, damit ich nicht ständig für mich bin. Liebe Tatjana, wir drücken die Daumen. Das ist nett. Ich wünsche alles Gute von Herzen. Ach ja, und ich wollte dir noch sagen, mach weiter so, deine Sendung ist klasse und Dankeschön. Auch sehr hilfreich. Vielen herzlichen Dank. Auch für mich. Auf Wiederhören, Tatjana. Ja, vielen Dank. Tschüss. Tschüss. 1 Uhr 31 und 49 Sekunden. Kleine Pause. Nur 32 und 32 Sekunden. Hier ist Radio 1 Live, das WDR-Fernsehen mit der WDR-Telefon-Talkshow Domian. Heute Nacht freie Themen, eben nicht freie Themen, sondern ein festes Thema. Heute haben wir ein festes Thema. Das Thema heißt, so wie ich lebt keiner. Und ich möchte gerne mit euch reden, die ihr sehr ungewöhnlich, außergewöhnlich lebt, sodass ihr sagen könnt, also im Prinzip gibt es wahrscheinlich nur wenige Menschen, die so leben wie ich. Morgen, diese schon mal als Hinweis an euch, gibt es Domian nicht im Fernsehen, sondern ausschließlich im Radio bei 1 Live. Jetzt bin ich verbunden mit Uwe und Uwe ist 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Uwe. Domian heiße ich. Ja, Domian. Das sagen viele Leute immer, Domian. Irgendwie ist das so ein Versprecher? Ist die Aufregung. Ja, das macht gar nichts. Uwe, wie lebst du? Ja, wie lebe ich? Jetzt, wenn also die kalte Jahreszeit wieder kommt, ich habe das ganze Jahr über praktisch nur Sommerklamotten an, weil ich ein wahnsinniges Hitzegefühl habe, also was gar nicht weggeht. Wie, du lebst im Winter in Sommerklamotten? Ja, und das halt nicht nur so zur Abhärtung, sondern so, also generell, ja, also auch bei... Also nehmen wir mal an, wir haben selten hier einen harten Winter doch in Deutschland, aber nehmen wir es mal an, wir haben so 15 Grad Frost. Mhm. Wie gehst du dann raus? Ja, in kurzen Shorts und kurzes Hemd, also Sommerklamotten. Ich habe nur Sommerklamotten. Kurze Shorts, kurzes Hemd, gar auch noch Sandalen? Ja, nur Sandalen. Ja, bei 5 bis 10 Grad Frost? Ja, dann fühle ich mich erst so richtig wohl. Und in deiner Wohnung gibt es keine Heizung? Es gibt zwar eine, aber die ist immer aus. Die ist immer aus? Ja. Was ist das? Klimatisierung, ich habe ein kaltes Wasserbett, wo ich drauf schlafe. Genau, also wenn du schon so eine Hitze im Winter hast, wo es sehr kalt ist, musst du ja die Hölle durchmachen, wenn wir ja, im Sommer 30 Grad haben. Im Sommer ist es also so, dass ich da nur, da schlafe ich tagsüber, dass ich nur nachts noch lebe, weil ich muss ja auch mal raus im Sommer. So, was ist das jetzt für ein Phänomen? Ist das eine Krankheit oder was? Ich bin 1983 an einem Tumor an der Harndrüse operiert worden. Mhm. Und uns war halt gesagt worden, dass mit diversen Ausfällen zu rechnen sei, was jetzt Hormone anbelangt und so, weil das ja die Haupthormonzentrale ist. Das war uns klar halt, dass ich nach der Operation vielfach nur noch von vielen Medikamenten nur noch abhängig bin, ja. Mhm. Was uns allerdings halt nicht klar war und was erst so, so nach und nach zum Vorschein kam, wie bestimmte Medikamente, die auf das Nervensystem wirken, abgesetzt wurden. Mhm. Da ist dann, hat sich halt herauskristallisiert, das, was so als erstes sehr stark auffiel, ich konnte nur noch auf einer Körperhälfte schwitzen. Ach. Also im Sommer, wenn es richtig heiß ist, dann kann es sein, dass auf der linken Seite richtig Tropfen runterlaufen und die rechte Seite ist ganz trocken. Das ist bis heute so. Das ist bis heute so und es ist also... So fiel dir das damals auf, dass das da irgendwas nicht stimmt? Ja, genau. Wie alt warst du, als du bemerkt hast, dass du so viel Hitze in dir hast letztendlich? Ja, die Hitze selber also war schon, ich möchte sagen, so direkt ziemlich nach der Operation. Da warst du 14, 15 oder so? Ja, genau. Ja. Genau. Also, damit ich das richtig verstehe, damit wir das verstehen, das ist eine veränderte subjektive Wahrnehmung. Ja, ja. Gut. Die Körpertemperatur ist also normal. Ja. Genau, so hatte ich es auch verstanden. Aber wenn du dann in Shorts, in kurzen Hosen, in Sandalen bei minus 10 Grad rausgehst, dann magst du ja ein subjektives, warmes Empfinden haben. Mhm. Aber schädigt es denn nicht den Körper, die Kälte? Also in den bisherigen Zeit hat es nichts Negatives sich dadurch ergeben, Gott sei Dank. Machst du das denn auch? Oder sagst du nur, ich würde am liebsten mit Shorts rausgehen? Gehst du wirklich dann auch? Ja, immer. Ja. Ich habe also seit der Zeit gar nichts Langes mehr angehabt. Keine Blasenentzündung, kein Rheuma, gar nichts, nein, Gott sei Dank. Das heißt, der Körper, selbst die Organe bekommen damit zurecht, dass es dann so kalt ist. Ja, das ist so der Fall. Das habe ich auch niemals gehört sowas. Ja, ja. Nur ich meine gut, im Umkehrschluss ist es natürlich für mich dadurch unwahrscheinlich schwer halt am normalen Leben teilzunehmen oder in vielen Fällen halt unmöglich, ja. Ja, du bist 33 Jahre alt, ja. Kannst du überhaupt einem Beruf nachgehen? Nee, ich bin schon seit einigen Jahren schon erwerbsunfähig. Ja. Das heißt, du lebst auch alleine, zurückgezogen zu Hause? Ja, genau. Auch keine Partnerin? Nein. Keine Partnerin? Da müsste man erst mal eines finden, die das mitmachen würde. Es ist ja, also wie gesagt, dieses mit der Hitze, das ist so das, was ich so am stärksten spüre den ganzen Tag über. Ja. Aber kommen ja noch etliche andere Sachen zu. Was denn zum Beispiel? Ich habe zum Beispiel kein Müdigkeitsgefühl mehr. Ach so. Ich könnte also immer weiter durchmachen und irgendwann fällt man mal um. Machst du das auch? Gehst du eigentlich ganz selten ins Bett? Wartest auf den Moment, bis du umfällst oder wie? Nee, ich versuche also schon anhand von Wecker. Ich habe also auch Wecker für abends, ja, nicht nur für morgens. Mhm. Ich versuche natürlich schon den Rhythmus für den Körper. Also Wecker für abends, damit der Wecker dir sagt, jetzt bitte ins Bett gehen. Ja, genau. Sonst würde ich da gar nicht dran denken. Das ist ja Wahnsinn. Ja. Kannst du denn dann, wenn du dich hinlegst, kannst du dann schlafen? Ja, doch, das geht schon. Das geht schon. Ja, mhm. Also du bemühst dich um einen normalen Tag-Nacht-Rhythmus. Ja, genau. Der halt im Sommer dann umgedreht. Der ist dann umgedreht. Dann ja nachts unterwegs. Ne? Also, das war ein zweites Symptom noch, ja, dass du nicht müde warst. Genau. Was noch? Dann habe ich, das Sättigungsgefühl fehlt also vollkommen. Das sind alles diese Punkte, die in dieser Zentrale da gesteuert werden. Ja, also die im Gehirn zerstört sind letztendlich. Genau. Das heißt, du weißt nicht, wann du satt bist. Du musst einfach ganz ganz rational sagen, so viel esse ich jetzt. Genau. Schmeckt es dir denn? Hast du einen Geschmackssinn noch? Doch, das ist ja normal. Ja. Tatjana hat ja gerade erzählt, dass sie das leider nicht mehr hat. Und Was habe ich nicht gehört. Was noch? Also kein Sättigungsgefühl. Ja, kein Sättigungsgefühl. Ja, dann mit dem ist dasselbe praktisch mit dem Durst. Der Durst hört nie auf. Mhm. Es sei denn, ich nehme eine Tablette. Also dagegen gibt es ein Hormon. Ja, also. Was wobei gegen den Hunger, da hat man sowas noch nicht entwickelt. Mhm. Ja. Musst du denn generell viele Medikamente nehmen oder hält sich das in Grenzen? Ja, ich möchte mal sagen, für die Auswirkungen hält es sich in Grenzen. Ne? Mhm. Das sind halt die ganzen Hormone, die ich nehmen muss. Mhm. Das ist also eine Ersatztherapie, ja, mhm. weil für diese Sachen, die wegfahren. Stichwort Hormone, gibt es auch ein sexuelles Bedürfnis bei dir? Ja, ich möchte sagen, das ist relativ schwach, ja. Mhm. Obwohl ich andererseits sagen muss, ich habe natürlich noch keinerlei Erfahrung gemacht. Mhm. Ich wüsste nicht, wenn es wäre, mhm. wenn denn der Fall eintritt. Du warst noch nie verliebt und hast noch nie eine erotische Erfahrung gemacht. Nein, mit einem Menschen. Noch nie. Weil du ja als Kind quasi, du warst ja Kind, als das passiert ist, die ganze Pubertät so reingewachsen ist. Ja, genau. Mhm. Hast du gerade am Anfang gesagt, dass du bei deinen Eltern noch lebst? Ja, also bei meinen Eltern im Haus habe ich eine Wohnung, ja. Mhm. Das heißt also, da hast du so eine gewisse Betreuung. Wie sieht das denn bei dir aus so mit Freunden? Ja, das reduziert sich auf eine ganz relativ kleine Anzahl. Mhm. Aber ich meine, gut, weißt du, wenn du nicht so viel raus kannst und man nicht so mithalten kann, dann bietet sich das eher irgendwo an. Also ich bin da nicht böse drum. Ne? Ja. Bist du einsam? Ja, was heißt einsam? An für sich komme ich ganz gut so mit mir zurecht. Ja. Ich meine, gerade im Sommer sind ja die Nächte dann auch, werden die schon mal länger. Ja, genau. Was machst du dann in diesen Sommernächten, wenn du nur nachts leben kannst, weil es da noch relativ kühl ist? Ja, genau. Also zum einen gehe ich natürlich raus, weil ich mich dann bewegen will und muss. Was aber da auch ein einsames Unterfangen ist, ne? Nachts alleine rumzulaufen. Ja. Zu laufen oder zu fahren, ja, das stimmt. Wie fährst du Fahrrad oder was? Ja, zum Beispiel. Aber es ist natürlich auch die Chance für wunderbare Erfahrungen zu machen. Zum Beispiel? Ja, also so ein, zum Beispiel so einen tollen Sternenhimmel, wie ich in diesen Sommernächten erlebt habe, habe ich bisher selten erlebt, muss ich sagen, in der Form. Also dieses Jahr war es besonders schön. Ja. Gibt es dann so vielleicht auch so romantische Gefühle in dir, dass du doch denkst, ich würde gerne mal sowas erleben wie eine Liebe oder eine Nähe zu einem Menschen? Ja gut, sagen wir mal, grundsätzlich das Interesse, das ist schon da, ja, darf man nicht sagen. Aber dass ich da jetzt irgendwie in Panik geraten würde, das kann ich nicht sagen. Mhm. Wenn du jetzt mir die Antwort geben sollst, was das Schwierigste ist an diesen ganzen Symptomen, ist es das mit dem Wärmeempfinden, das für dich Belastendste? Ja, also das wird für mich halt am stärksten spürbar, ja. Mhm. Mhm. Und das ist ja auch, wenn ich irgendwo hin will, die Innenräume jetzt im Winter, ja, draußen ist schön, aber drinnen ist immer alles geheizt. Mhm. Ja. Und du hast, ich glaube, das hast du gerade auch schon kurz angedeutet im Nebensatz, in der Wohnung für den Sommer eine Klimaanlage? Ja, ja. Also ich habe zwei Wohnräume und die sind beide klimatisiert durch so eine Klimaanlage. Welche Temperatur herrscht da bei dir? Das ist eine Temperatur. Ja, oder überhaupt, das ist eine Temperatur, wo du dich wohlfühlst. Ach, wohlfühlen, also so jetzt so 12, 14 Grad, das ist wunderbar. Mhm. Und hast jetzt in der Wohnung auch nur kurze Sachen an? Ja, ja, genau. Ja. Ja, beziehungsweise obenrum gar nichts. Obenrum gar nichts. Ja, und noch ein Eisbeutel im Nacken. Dann wäre es ja für dich ideal, wenn du irgendwie nach Grönland ziehen würdest oder was? Ja, das sagen mir viele. Ja. Ja. Von was träumst du? Was ist dein, hast du einen Lebenswunsch? Tja, von was träume ich? Tja, an für sich halt, dass ich weiterhin auch durch meinen Glauben und Mut am Leben behalten kann. Ich meine, ach, du bist ein gläubiger Mensch. Ja, ja, ja. Ich glaube fest an Jesus Christus und ich glaube auch fest daran, dass ich durch ihn halt eine zweite Chance zum Leben bekommen habe, weil wenn der Tumor halt weiter gewachsen wäre, man hat mir gesagt, dass ich heute sehr wahrscheinlich entweder nicht mehr leben würde oder... Höre ich da... Trotz aller Schwierigkeiten, die du jetzt im Leben hast, dennoch eine Dankbarkeit heraus? Ja, aber sicher. Ja, und ich kann auch allen nur Mut machen, die in so einer Situation sich befinden oder auch sich nicht entscheiden können, die vor Entscheidungen stehen, halt ob sie weiterhin am Leben festhalten wollen. Also trotz allem. Kann man eigentlich sagen, dass trotz der Behinderung, das ist ja eine Behinderung, die du hast, du Freude am Leben hast und auch froh bist, dass du lebst. Ja, doch, muss ich sagen. Mhm. Ja. Und möchtest auch eigentlich so, wärst du auch froh, wenn es auch irgendwie so weiterginge? Ja. Ja? Mhm. Das ist schon eine tolle Sache, Uwe. Also wenn man sich ja so hineindenkt, wie du lebst, ist das für uns, die wir normal leben, schon fast unglaublich und äußerst schwierig, sich das so rein theoretisch vorzustellen. Ja, ich meine, ich habe ja 14 Jahre lang so gesehen auch normal gelebt. Mhm. Von daher habe ich da so einen gewissen Bezug. Mhm. Und ich weiß nicht, also ich stelle mir jetzt noch anders vor, wie halt, wenn Menschen direkt so geboren werden. Mhm. Ja, also, alle Achtung und Respekt vor deiner Lebenseinstellung, deiner Haltung. Und ich freue mich, dass du dennoch so guter Dinge bist letztendlich. Und dich zum Beispiel an so einem schönen Nachthimmel im Sommer erfreuen kannst. Ja, tolle Sache. Wunderbar. Alles Liebe und alles Gute, Uwe. Ja, dir auch. Dankeschön. Auch für deine Sendung. Danke. Gut. Tschüss. Claudia, 33 Jahre alt. Guten Morgen. Ja, hallo Domian. Guten Morgen, Claudia. Hallo. Ja, der Tatjana möchte ich erstmal Mut machen, dass sie ins Internet geht. Ja, ne? Ja. Also da kann man eben doch viel erleben und viele Leute kennenlernen, ne? Ja, genau. Deswegen hatte ich auch angerufen. Ich habe, ich lebe nachts im Internet und tagsüber bin ich Hausfrau. Mhm. Was heißt das, du lebst nachts im Internet? Was machst du nachts im Internet? Ja, nachdem jetzt meine Vorredner das auch schon erzählt haben, also es gehört halt noch dazu. Ich bin nicht nur Hausfrau, ich bin auch Rentnerin und kann das Haus eben auch schwer verlassen. Bist du verheiratet? Ich bin verheiratet mit den besten aller Ehemänner. Mit den besten aller Ehemänner? Hast du oder habt ihr Kinder auch? Nee, keine Kinder. Keine Kinder. Können wir auch durch meine Erkrankung nicht bekommen. Was für eins nach dem anderen, was ist das für eine Erkrankung, die du hast? Das ist, das heißt Fibromyalgie, ist so Weichteilräume, habe ich eine sehr schwere Form und da gehören sehr viele Erkrankungen noch mit dazu. Mhm. Also du bist, an den Rollstuhl gefesselt oder kannst du... Also Rollstuhl benutze ich nur, wenn wir jetzt irgendwie mal länger rausgehen, wenn wir mal auf eine Messe gehen oder über einen Dom wollen oder irgendwie sowas. Kannst du denn überhaupt als Hausfrau noch so ganz normal zupackend arbeiten? Nee, oder? Nee, ich hab eine Putzfrau und einen Fensterputzer und jemanden für den Garten und so, ne? Viele und schwere Schmerzen? Ja, die Schmerzen sind sehr stark, also ich nehme sehr starke Medikamente auf. Mhm. Und die wirken aber nicht berauschend zum Glück, also die wirken ganz gut gegen die Schmerzen. Mensch, du bist ja auch noch so eine junge Frau von 33 und so schwer krank schon. Wie lange bist du so krank? Also die Krankheit habe ich jetzt so 9 Jahre und seit 3 Jahren bin ich jetzt auf Rente. Auf Rente schon. Ja. So, jetzt aber zu der Nacht. Du sagst, du lebst nachts. Genau. Was machst du nachts im Internet? Ich mache was ganz anderes nachts. Also ich gehe nachts ins Internet und chatte da und da bin ich eine Domina. Nein. Ja. Nein, du bist nachts eine Domina. Ja. Das brauche ich irgendwie, glaube ich, um meine Aggression rauszulassen. Das ist ja abgefahren. Das ist völlig abgefahren. Also du sitzt dann, du gehst in diese Chaträume rein. Ja, genau. Und aber du hast nicht so eine, das haben wir letzten Wochen hier auch öfter gehört, nicht solche, so eine Kamera hast du nicht. Keine das nicht. Webcam. Keine Webcam, weil genau. Das soll für mich eben auch anonym bleiben, ne? Ja. Also. So, dann bist du eine Domina. Ja. Und dann bietest du dich als Domina an. Ich melde mich halt an, also man hat dann halt einen Nicknamen, mit dem man sich anmeldet. Ja. Und, also Kosename ist das, ne? Aha. So ein Kosename ist ja, das. Ja, genau. Ne? Also damit dieser Name taucht halt im Chat auf und nicht der richtige Name natürlich, damit man nicht weiß, wer sich dahinter wer ist. Denn, wie ist denn dein Kosename, dein Nickname? Ja, den sage ich nicht, aber das ist klar. Aber ein Inhalt davon ist halt das Wort Herren und daraufhin... Versaute Herren oder sowas? Irgendwas mit Herren, genau. Irgendwas mit Herren. Okay. Und daraufhin melden sich dann eben bestimmte Chatter, die sich dadurch angesprochen fühlen. Und Männer? Männer und es sind unglaublich viele. Und es ist unglaublich, was Menschen tun. Unglaublich. Und dann chattest du mit denen und machst die so mit Worten verbal vollkommen fertig? Nee, vollkommen fertig nicht. Also ich sehe dieses SM eigentlich mehr so, dass man diese Männer mehr lenkt. Also es ist, ich sehe das so, dass es ein Miteinander ist. Also ich glaube, ich meine es jetzt auch ein bisschen übertrieben. Es ist eine Form von Rollenspiel, die du dann, welches du in der Fantasie mit den Männern dann über dieses Chatten durchspielst. Ja, ganz genau. Wo du die Dominante bist, eben die Herren und die Männer sich dem unterwerfen müssen, was du möchtest. Ja, ganz genau. In dieser Fantasie dann. Ja, also ich habe einen festen Sklaven, mit dem habe ich dann auch feste Chattermine. Ja. Und dann habe ich noch so Spiele mit anderen eben auch noch. Ja, läuft das immer nur über den Computer oder gibt es auch dann mal schon mal Telefonate? Also ich habe mit meinem Sklaven sehr selten telefonieren werden. Mein Sklave? Ja. Ich habe hier auch immer einen Sklave unten sitzen, der... Ja, der macht so einiges, was ich will hier. Ja, dann ist es ein guter Sklave. Absolut, ja, absolut. Muss man ihn loben. Ja. Ich habe ja auch eine gewisse dominante Ader, insofern muss ich einen Sklave haben. Also du hast auch schon mal mit dem telefoniert? Ja, ich habe auch mit dem telefoniert und das ist eben auch jemand, der verheiratet ist und Kinder hat und ich habe ihm dann auch Regeln mitgegeben und unter anderem eben auch die Regel, dass seine Familie an erster Stelle steht und die zu schützen ist. Achso, du gibst ihm Regeln auch für seinen Alltag mit? Ja. Also diese Beziehung besteht nicht nur während eures Rollenspiels, sondern es geht dann auch noch mit in den Alltag rein. Ja, ja, und das funktioniert. Ich gebe mir auch Aufgaben so für die Woche oder mal Aufgaben für den Tag, wenn ich jetzt zum Beispiel im Urlaub bin, dann hat er bestimmte Aufgaben, dass er dann, dass er dann vielleicht mal ohne Unterwäsche in die Firma geht und... ohne Unterwäsche? Ja, ja, ohne Unterwäsche. Das macht er dann auch? Ja, klar. Aber du kannst es ja nicht kontrollieren, ob er es macht. Ja, ich, das ist auf einer ehrlichen Basis. Also ich habe ihm auch gleich gesagt, wenn er das, wenn er irgendwelche Probleme mit irgendwas hat, soll er mir das sagen, weil ich habe keine Lust, meine Zeit dazu verschwenden. So, wenn du sagen willst, morgen Sklave, sprichst du ihn einfach mit Sklave an? Das kommt drauf an, was für ein Gespräch wir gerade führen. Aha. Also manchmal mit dem Vornamen. Aha. Und wenn es hart zugeht, dann sagst du Sklave? Ja, sicher. Mhm. Wenn du das Sklave morgen, gehst du nackt um den See spazieren? Das wäre verantwortungslos von mir, das würde ich nie tun. Ach so, also es ist nicht nur so ein Spaß, sondern es hat auch eine ernsthafte Ebene immer noch. Für dich hat das eine ernsthafte Ebene. Also ich würde ihm keinen Befehl, es hat ja was mit Vertrauen zu tun. Du würdest dem keinen Befehl geben, welches ihm da schaden könnte. Also, ganz genau. Ah, ja. Ganz genau. Deswegen muss ich auch sehr viel von ihm erfahren. Also so, was er für Neigungen hat und was ihm wichtig ist im Leben. Mhm. Also das werde ich nicht antasten. Fragen die Sklaven dich auch irgendetwas? Ich erlaube ihm manchmal 3 Fragen, ja. Wissen die, dass du so ein ganz absonderliches Leben führst, dass du eigentlich eine sehr schwer kranke Frau bist, tagsüber halt? Ja, das weiß er jetzt erst seit kurzem. Ich war jetzt wieder 6 Wochen in der Klinik und musste ihn natürlich in der Zeit unterbringen und habe dann eine Befreundete, auch aus dem Internet, eben eine Domina gefragt. Die heißen da immer Domsen, ja. Domsen heißen die? Ja. Ah, ja. Ob die mal übernehmen kann oder wie? Aha? Ob die den Sklaven übernehmen kann. Ja, genau. Die hat ihn halt für 6 Wochen dann übernommen. Das ist völlig abgefahren. Also wie so Haustiere, ne? Die kann man ja auch... Ja, die gibt man ja auch ab irgendwo hin. Ja, er braucht ja auch Hege und Pflege. Klar, ja. Ne? Und dann, ja, es ist halt so, sie war sehr streng zu ihm und er war sehr froh. Der Arme. Er war froh, dass du bist doch eine bessere Herrin als die andere. Ja, hoffe ich schon. Sag mal, das geht doch auch... ab und an ins Sexuelle, ne? Das ist, ja. Wie weit sexuell spielst du es durch mit ihm? Geht es richtig auch knallhart zu manchmal in der Fantasie? Ja. Das schon? Und ja, ja. Aber das ist ja dann seine Sache. Also das ist etwas, dass ich ihn, also wir erzählen uns dann zum Beispiel irgendwelche Geschichten oder ich mache mit ihm halt irgendwelche Spiele, es gibt halt auch so das Tabasco-Spiel oder irgendwie solche Sachen, die muss er dann halt machen und dann geht ihm da halt einer bei ab. Und dir auch? Nee. Dir nicht? Nee. Also das ist nicht irgendeine Seite in dir, die es auch schon gibt. Ist das nur eine Kompensation deines eigentlich behinderten Lebens, deines kranken Lebens? Also es gefällt mir einfach, diese Macht auch über ihn zu haben. Ne? Aber du bist, hast du gerade erzählt, dass du auch verheiratet bist. Ja. Und den tollsten Mann der Welt hast. Ja. Gibt es da auch solche Spielchen zwischen dir und deinem Mann? Nein, solche Spielchen gibt es nicht. Überhaupt nicht? Nee. Überhaupt nicht? Nee. Das heißt, du lebst diese Seite nur in der Fantasie nachts im Internet aus? Ja, also bei uns in der Ehe ist es eigentlich sogar umgekehrt. Da ist mein Mann sehr dominant im Leben und privaten. Außer mit mir geht er natürlich sehr sanft um. Muss er auch, weil in dieser Erkrankung ist zum Beispiel auch beinhaltet, dass sehr starke Druckschmerzen da sind. Ne? Also das heißt, ihr schlaft miteinander, aber es ist kompliziert, miteinander zu schlafen. Wir schlafen miteinander und ja, also es hat sich eingespielt, ne? Also er darf halt nicht zu hart zupacken. Es führt dann auch schnell zu blauen Flecken und so. Und ich muss das noch präziser fragen, weil es mir immer noch nicht ganz klar ist. Ha. Ist das eine Seite in dir, die du jetzt entdeckt hast und nachts auslebst, oder ist es einfach nur ein Spiel, eine schöne Ablenkung für dich? Nee, es ist eine Seite. Es ist eine Seite. Ne? Ja, und dein Mann weiß davon, dass du das machst? Nein, Gott. Nein! Gottes Willen, nein. Ach so, es wird ja immer dubioser alles. Ja, nein, er weiß, dass ich in diesem Chat chatte. Ja. Ich bin sehr interessiert an allem Möglichen, vor allen Dingen an Menschen. Und ich sage ihm, das mache ich aus Informationsgründen. Das glaubt er dann. Wenn du jede Nacht da sitzt, dass du einfach nur mit Menschen dich so gut unterhältst. Aha. Genau. Aber dann bist du denn nicht super hundemüde tagsüber, wenn du jede Nacht da sitzt und das machst? Ich kann nachts sowieso nicht schlafen. Wie lange machst du das? Bis früh morgens, oder? Nee, also nein, das geht ja nicht, weil ich ja auch mit Menschen chatte, die berufstätig sind. Ja. Also devote Männer sind offensichtlich auch oft in höheren Positionen, also die tagsüber sehr dominant sind, und die müssen dann natürlich auch schlafen. Ja. Also es geht dann so bis um eins. Ach so. Manchmal etwas länger. Ach so, ich dachte, bis morgens fünf oder sechs würdest du das machen. Das ist in Einzelfällen so, ja. Hilft diese andere Seite in dir, diese andere Welt, hilft dir das, besser mit deiner Behinderung, mit deiner Krankheit auszukommen, umzugehen? Ja, sehr. Mhm. Ja, sehr. Also ich hatte mit dem Chat ja angefangen ohne dieses ganze SM. Mhm. Und da war das schon ganz toll. Und hier in dem SM-Chat, da war es halt nur mein Sklave und eine gute Freundin, das von der Behinderung. Und der Rest weiß es halt nicht, weil ich das halt nicht so erzähle. Und wenn wir halt Fantasiereisen machen, dann gehe ich mit ihnen zusammen durch den Wald oder wir machen irgendwelche anderen Sachen und dann spielt das natürlich auch keine Rolle. Hast du in gewisser Weise ein schlechtes Gewissen deinem Mann gegenüber? Hatte ich am Anfang. Mhm. Und das habe ich jetzt ein bisschen abgelegt, weil ich merke, dass es mich halt fröhlich macht. Ich freue mich dann auf den nächsten Chat. Und es tangiert eure Beziehung überhaupt nicht? Nee, es hat auch mit der Sexualität zwischen meinem Mann und mir nicht so viel zu tun. Also eigentlich gar nicht. Da finde ich es auch okay. Wenn du es ihm erzählen würdest, gäbe es wahrscheinlich irre Probleme und das würde ihn vielleicht verletzen und das würde euch auseinander treiben unter Umständen. Ja. Dann belasse es so, wie es ist und du hast es für dich so hingebogen. Ist okay, finde ich. Ja, alles klar. Auch sehr interessant, Claudia. Alles Gute. Viel Spaß. Alles Gute, auf Wiederhören. Ja, okay. Tschüss. Markus, 31 Jahre alt. Ganz genau, hallo Domian. Schönen guten Morgen. Ungewöhnliches Leben, auch bei dir. Auch bei mir, ganz ungewöhnliches Leben. Also erstmal wollte ich sagen, dass also eure Sendung richtig toll ist. Die gucke ich fast jedes Mal, wenn die kommt. Aber naja, manchmal schafft man es halt nicht. Sehr lieb von dir. Aber es ist trotzdem also wirklich ganz hervorragend. Aber lass uns schnell zur Sache kommen, weil wir nicht mehr so ganz viel Zeit haben. Oh ja, das ist richtig. Mhm. Ja, also auch mein Leben ist ungewöhnlich. Und zwar ist es so, dass ich Sachen von mir sammle. Also zum Beispiel, wenn mir die Haare ausfallen oder wenn ich mir die Fingernägel schneide oder die Fußnägel, das bewahre ich dann auf. Oder auch wenn ich zum Beispiel mit Q-Tips meine Ohren reinige, das bewahre ich dann auf, sortiere das sehr säuberlich und sehr fein. Das ist ja ein Horror-Ekelkabinett, was sich da wahrscheinlich angesammelt hat bei dir, oder? Ekelkabinett würde ich gar nicht mal sagen, denn ich meine, also Haare und sowas ist ja sehr hygienisch. Und na gut, das mit den Q-Tips, da habe ich auch schon mal überlegt, ob das nicht ein bisschen sonderbar vielleicht ist. Aber ansonsten finde ich das ja eigentlich ganz okay. Die Fußnägel auch? Ja, sicherlich. Seit wann machst du das schon? Das mache ich jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren. Geht ja noch. Und wo genau verwahrst du das auf? Das war ich hauptsächlich in meinem Schlafzimmer auf, und zwar in meinem Schrank. In deinem Schrank? Weiß ich zumindest nicht. Und das ist alles, gibt es ein Kästchen mit Fußnägeln, ein Kästchen mit Fingernägeln und so? Ja, naja, ein bisschen komplizierter ist es noch. Ich versuche das möglichst genau zu katalogisieren, wo was und von wann was irgendwo herkommt. Achso, da schreibst du alles auf auch noch? Ja, sicher, klar. Und zwar zum Beispiel also bei den Haaren mache ich das so, dass ich dann sortiere erstmal, wo die herkommen, ob das welche vom Kopf sind oder von den Achseln sind oder ob es dann Schamhaare sind. Mhm. Und oder einfach so Körperbehaarung, dann sortiere ich das nach dem Datum in erster Linie und klebe das dann mit Tesafilm auf und beschrifte das dann mit dem entsprechenden Datum. Das ist ja schon ein bisschen abgefahren, ne? Ja. Jetzt fragt sich der Zuschauer und Zuhörer und ich auch, warum macht er das? Ja, das hat schon einen Hintergrund. Und zwar, das klingt ein bisschen verrückt vielleicht für heutige Ohren, aber ich denke an die Zukunft. Und zwar erwarte ich, dass es mit der Gentechnik und vor allem mit der Klontechnik in rapidem Maße vorangeht und dass es dann früher oder später möglich ist, aus solchen Sachen sich selber dann zu klonen. Und genau das will ich also machen. Aha, also du willst dich irgendwann multiplizieren, wenn es irgendwie geht. Ja, multiplizieren, ja, so kann man das im Grunde sagen. Kann man das sagen, ja. Vielleicht sogar, wenn du, mit dem ich jetzt rede, gar nicht mehr lebt, ne, könnte man eventuell vielleicht in ein paar hundert Jahren oder gar nicht mehr so lange hin, aufgrund deiner Fußnägel, dich wieder auferstehen lassen. Richtig, genau. Ich sehe, du verstehst das, so ist es nämlich, genau. Aber jetzt habe ich ein Problem und dann wollte ich dann auch nochmal unter Umständen deinen Rat erfragen. Nein, lass mich erstmal eine kurze Frage stellen. Warum bist du so scharf darauf, dass du quasi, das ist ja so die Sehnsucht nach ewigem Leben, ne, die dahinter steckt. Warum? Ja, die Sehnsucht nach ewigem Leben auch, aber ich habe auch die Hoffnung, dass es vielleicht also auch schon geht, wenn ich noch lebe und dass ich mir dann sozusagen so ein paar Freunde klonen kann auch. Also bist du eher so auf der abgedrehten Ebene. Du wolltest mich das fragen, frag schnell. Ja, richtig, genau. Also es ist nicht mehr viel Zeit, habe ich gesehen. Also es ist folgendes Problem, und zwar hat meine Mutter, ich wohne also noch bei meiner Mutter, und die wusste davon nichts, weil ich mir sagte, also ich will sie damit lieber nicht belasten und will ihr das nicht erzählen, weil das vielleicht auch ein bisschen verrückt klingt. Naja, die hat jetzt also letztens bei mir aufgeräumt und ohne dass sie es wollte, hat sie jetzt also mein ganzes Zeug weggeworfen, weil sie das irgendwie nicht wusste, was das ist und sich da nicht drunter vorstellen konnte, die ganzen Haare und die Fußnägel und dann... naja, eben, also zum Beispiel auch wenn ich mich mal geschnitten habe, versuche ich dann auch das Blut fein säuberlich auf so Objektträger aus dem Chemieunterricht zu legen, das aufzubewahren. Und dann hat das alles weggeschmissen. Mit den Ohren, Clips, um das Schmalz zu sammeln, ne? Ja, genau. So, jetzt hat sie es weggeschmissen und? Ja, jetzt hat sie es weggeschmissen und jetzt habe ich mich also fürchterlich gestritten mit ihr, weil sie kommt einfach in mein Zimmer rein und schmeißt mein Zeug weg. Ich meine, das geht doch auch nicht. Nee, das geht absolut nicht, nein. Wenn der erwachsene Mann seine Fußnägel aufbewahren will, soll er sie aufbewahren, ne? Eben, genau. Und also ich weiß überhaupt nicht, was das soll. Ich habe mich fürchterlich gestritten mit ihr. Ja, zu Recht ich auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch ziemlich sauer immer noch auf sie. Jetzt weiß ich nicht, was mache ich denn jetzt? Ich Mann, und jetzt muss ich Schluss machen, aber wir machen das mal so. Ich rufe dich gleich nochmal an, okay? Oh ja. Leg mal auf. Danke. Tschüss. Tschüss, Markus. So ihr Lieben, das war unsere Sendung So wie ich lebt keiner. In der Technik Anne Buchholz. Morgen sind wir wieder da, allerdings nur im Radio bei 1 Live um 1 Uhr mit einer freien Themennacht, offenen Themennacht und im Fernsehen und im Radio nächste Woche Montag, von Montag auf Dienstag wieder. Ich wünsche eine gute und schöne Nacht. Macht's gut, bis dahin, ciao.